Deutschlandfunk Kultur. Nachrichten. 1 Uhr, die Nachrichten. Deutschland wird die Visa-Zusagen für Afghaninnen und Afghanen nach den Worten von Außenminister Wadefuhl einhalten. Zwar sehe der Koalitionsvertrag vor, dass dieses Programm nicht fortgesetzt werde, sagte der CDU-Politiker dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Die Übereinkunft beinhalte aber auch, dass man sich an das halte, was in der Vergangenheit zugesagt worden sei. Das Verwaltungsgericht Berlin hatte kürzlich entschieden, dass Deutschland bereits erteilte Aufnahmezusagen für Menschen aus Afghanistan einhalten muss. Das Urteil werde zwar überprüft, erklärte Wadefuhl weiter, aber was rechtlich verbindlich sei, werde man selbstverständlich umsetzen. Das Programm wurde für Menschen aufgelegt, die wegen ihres früheren Engagements für die Etablierung einer Demokratie in Afghanistan nach der Rückeroberung durch die Taliban von Verfolgung bedroht sind. Der frühere CDU-Politiker Müller hat der Union nach der gescheiterten Wahl neuer Verfassungsrichter im Bundestag Führungsversagen vorgeworfen. Vorbehalte gegen Kandidaten für das Gericht in Karlsruhe seien zwar nichts Neues, sagte der ehemalige Verfassungsrichter der Süddeutschen Zeitung. Bisher seien Differenzen unter den Parteien aber stets im Vorfeld der Wahl geklärt worden. Der Vorgang dokumentiere, dass man in der politischen Mitte zunehmend unfähig werde, andere Meinungen auszuhalten. Gestern war die Wahl von 3 neuen Richtern für das Bundesverfassungsgericht kurzfristig vertagt worden. Teile der Union hatten Vorbehalte gegen die von der SPD vorgeschlagene Kandidatin Brosius Gersdorf geäußert. SPD-Fraktionschef Miersch betonte am Abend, dass seine Partei an der Juristin als Bewerberin für Karlsruhe festhalten werde. Griechenland nimmt vorübergehend keine Asylanträge von Migranten mehr an, die über den Seeweg aus Nordafrika ins Land kommen. Das Parlament in Athen verabschiedete eine entsprechende Gesetzesänderung. Die Maßnahme gilt zunächst für 3 Monate. Die konservative Regierung teilte mit, dass ankommende Migranten inhaftiert und möglichst zügig in ihre Herkunfts- oder Ursprungsstaaten zurückgeführt werden sollen. Die linke Opposition in Griechenland sieht in dem Vorgehen einen Verstoß gegen die Menschenrechte. Auch das Flüchtlingshilfswerk UNHCR äußerte sich besorgt. Seit Jahresbeginn sind nach Angaben griechischer Behörden mehr als 10.000 Menschen aus Nordafrika auf der Insel Kreta angekommen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum entspricht das einem Anstieg von 350%. Rund eine Woche nach den Überschwemmungen im US-Bundesstaat Texas hat US-Präsident Trump das Flutgebiet besucht. Im besonders betroffenen Bezirk Kerr County machte er sich gemeinsam mit seiner Frau Melania ein Bild von den Zerstörungen und sprach mit Helfern und Angehörigen. In einer Rede vor Rettungskräften und Helfern dankte Trump ihnen für ihre Arbeit, die man sehr zu schätzen wisse. Zugleich wies er Kritik zurück, wonach die Behörden vor Ort Betroffene womöglich zu spät gewarnt hätten. Die Flut am 4. Juli hatte viele Menschen im Schlaf überrascht. Nach starken Regenfällen war der Wasserstand des Flusses Guadalupe in Texas meterhoch angestiegen. Über 120 Menschen kamen ums Leben. Unter den Opfern sind zahlreiche Kinder, die an einem Ferienlager teilnahmen. Noch immer werden mehr als 160 Menschen vermisst. In Spanien und Portugal hat die Polizei ein großes Drogennetzwerk zerschlagen. Bei den Durchsuchungen wurden nach Behördenangaben unter anderem 650 Kilogramm Kokain sowie mehr als 7 Tonnen Haschisch beschlagnahmt. 64 Verdächtige wurden festgenommen. Zudem stellten die Beamten Waffen, eine große Menge Bargeld und 19 Hochgeschwindigkeitsboote sicher. Mit diesen soll das Netzwerk seit Jahren Drogen über Flüsse und das Meer geschmuggelt haben. Laut Polizei handelt es sich um das bislang größte Transportnetz für Drogen auf der Iberischen Halbinsel. Das Wetter. Nachts im Osten dichte Bewölkung und schauerartiger Regen. Lokal kräftig und vereinzelt gewittrig. Sonst wolkig, im Südwesten teilweise klar. Abkühlung auf 17 bis 8 Grad. Am Tage von Nordosten und Osten bis zur Mitte vorankommende dichte Bewölkung. Dabei schauerartige Regenfälle mit einzelnen Gewittern. Örtlich auch Gefahr von Starkregen.

Deutschlandfunk Kultur. Nachrichten. 2 Uhr, die Nachrichten. Die USA wollen nach Angaben des ukrainischen Präsidenten Selenskyj ihre Waffenlieferungen wieder aufnehmen. Seine Militärführung werde über das Thema in der kommenden Woche mit dem amerikanischen Sondergesandten Kellogg in Kiew konferieren, sagte Selenskyj in seiner abendlichen Videobotschaft. Die USA hatten in der vergangenen Woche einen Teilstopp bereits zugesagter Waffenlieferungen an die Ukraine verhängt. Kurz darauf stellte Präsident Trump eine mögliche Wiederaufnahme in Aussicht. Informationen darüber, inwieweit dieses inzwischen entschieden sein könnte, lagen aus Washington zunächst nicht vor. Deutschland wird die Visazusagen für Afghaninnen und Afghanen nach den Worten von Außenminister Wadefuhl einhalten. Zwar sehe der Koalitionsvertrag vor, dass dieses Programm nicht fortgesetzt werde, sagte der CDU-Politiker dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Die Übereinkunft beinhalte aber auch, dass man sich an das halte, was in der Vergangenheit zugesagt worden sei. Das Verwaltungsgericht Berlin hatte kürzlich entschieden, dass Deutschland bereits erteilte Aufnahmezusagen für Menschen aus Afghanistan einhalten muss. Das Urteil werde zwar überprüft, erklärte Wadefuhl weiter, aber was rechtlich verbindlich sei, werde man selbstverständlich umsetzen. Das Programm wurde für Menschen aufgelegt, die wegen ihres früheren Engagements für die Etablierung einer Demokratie in Afghanistan nach der Rückeroberung durch die Taliban von Verfolgung bedroht sind. Das Welternährungsprogramm der Vereinten Nationen schränkt seine Lebensmittelhilfen für mehrere Länder in West- und Zentralafrika drastisch ein. Als Grund werden in einer Mitteilung die Kürzungen der Auslandshilfen durch die USA angeführt. In Mauretanien und der Zentralafrikanischen Republik seien die Hilfsprogramme deshalb bereits eingestellt worden. In Mali versorge man nur noch die bedürftigsten Gruppen, darunter Kinder unter 5 Jahren. Die zuständige Regionaldirektorin des Welternährungsprogramms, Van der Velden, warnte vor einer Destabilisierung der gesamten Region. So versuchten Dschihadistengruppen, neue Kämpfer aus der notleidenden Bevölkerung zu rekrutieren. Die Ursache für den Absturz einer Boeing 787 von Air India vor einem Monat ist nach einem vorläufigen Untersuchungsbericht ermittelt worden. Demnach wurden kurz nach dem Start mehrere Schalter auf ausgestellt und damit die Treibstoffzufuhr zu den Triebwerken gestoppt. Der Dreamliner habe daraufhin sofort an Schub verloren und sei gesunken. Laut dem Stimmenrekorder habe es unter den Piloten Uneinigkeit darüber gegeben, wer dafür verantwortlich war. Am Unglücksort waren die Schalter dann wieder in der Einposition vorgefunden worden. Üblicherweise wird die Treibstoffzufuhr abgeschaltet, um die Triebwerke nach der Ankunft am Flugsteig abzuschalten oder in Notsituationen wie etwa einem Triebwerksbrand. Die Maschine war am 12. Juni auf dem Weg von der indischen Stadt Ahmedabad nach London abgestürzt. 260 Menschen wurden getötet. Die UNESCO berät voraussichtlich heute über die Aufnahme der bayerischen Königsschlösser von Ludwig II. In die Welterbeliste. Dazu zählen unter anderem die bekannten Schlösser Neuschwanstein, Herrenchiemsee, Linderhof und das Königshaus am Schachen. In Bayern wurde mehr als ein Vierteljahrhundert lang auf diese Auszeichnung hingearbeitet. Sie stehen bereits seit 2015 auf der deutschen Vorschlagsliste zum UNESCO-Welterbe. Dem zuständigen Komitee liegen dieses Mal rund 30 nominierte Stätten rund um den Globus vor. Gestern hat das Welterbekomitee auf seiner laufenden Sitzung in Paris entschieden, 9 der Orte als Welterbe anzuerkennen. Dazu gehören unter anderem eine als heilig geltende Bergkette in Malawi, eine für ihre Felsbilder bekannte Region in Australien sowie ein künstlich geschaffener Regenwald in Malaysia. Das Wetter. Nachts im Osten dichte Bewölkung und schauerartiger Regen, lokal kräftig und vereinzelt gewittrig, sonst wolkig, im Südwesten teilweise klar, Abkühlung auf 17 bis 8 Grad.

Deutschlandfunk Kultur. Nachrichten. 3 Uhr. Die Nachrichten.